Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Jeden Samstag zu dieser Uhrzeit können Sie in Österreich 1 Hörspiele hören. Alte und neue Bearbeitungen von Romanen und Originalhörspiele, also Texte, die für diese Kunstform geschrieben wurden. Und wir wollen Ihnen im Rahmen gewisser qualitativer Bedingungen ein möglichst großes Spektrum an Themen, Genres, Gestaltungsformen und Schauspielkunst bieten. Die Handschrift des Regisseurs Martin Seiler hat in all diesen Aspekten hohen Wiedererkennungswert. Seit mehr als 30 Jahren produziert er Hörspiele nach Texten deutschsprachiger Autorinnen und Autoren in der zarten Radikalität des Kammerspiels. Das seinerzeitige Schreckgespenst des sogenannten europäischen Flüsterhörspiels war ein Kelch, der am ORF-Landesstudio Tirol vorüberging. Die Damen und Herren, die Sie in der kommenden Stunde hören können, heißen Gerti Drassel, die das Rauschkind spielt, Martina Spitzer als Muttertant, Lisa Hörtnagel als Nahversorgerin und Harald Windisch, der den Feschen Krampel gibt. Der Autor Martin Plattner, geboren im September vor 50 Jahren im tirolerischen Zams. Der Dramatiker will die Sichtbarkeit der Frauen auf den Theaterbühnen stärken, schreibt vorwiegend Frauenrollen und beschäftigt sich in seinen Stücken seit 2 Jahrzehnten mit verschiedenen Facetten von sozialer Isolation und dem Umgang mit Macht und deren Verlust. Im folgenden Stück treten, wie so oft, Familientraumata ins Bild, gerade weil sie verdrängt werden. Das Rauschkind lebt bei seiner Tante, weil seine Mutter ein anderes Leben geführt hat, als es hierfür adäquat erachtet wird. Hier im Dreiländereck von Italien, Schweiz und Tirol. Was ein Gang auf den Friedhof, die Beinwiese, alles zutage befördern kann, hören Sie jetzt in einer Produktion aus Tirol, anno 2024. Beinwiesen-Quartett. Hörspiel von Martin Plattner. Die Figuren: Muttertant. Diagnose: Das geht sie bei bestem Willen nichts an. Rauschkind. Nichte, Ziehtochter der Muttertant. Diagnose: Ausgeprägte Autismus-Spektrum-Störung. Nahversorgerin: Betreibt noch einen Nahversorgungsbetrieb. Noch. Diagnose: Krampfadern halt, sowie die ganze Verwandtschaft. Fischer Kampel. Mehrfach straffällig geworden, unter anderem Besitz und Verkauf von Betäubungsmitteln. Derzeit Gemeindearbeiter. Diagnose: Eine nahezu dämonische Anziehungskraft. Ort: Das Dreiländereck im Hochgebirge. Da, wo Umfeldlerisches, Ahnisches und Eidisches einen geografischen, kulturellen, politischen und sozialen Auffahrunfall erlebt haben. Dort, wo das Verunfallte in den Menschen unerbittlich, ununterbrochen weiter kollidiert. Anisch ist die überwiegend deutschsprachige Grenzbaumregion auf italienischem Staatsgebiet. Eidisch ist der rätoromanisch geprägte Grenzsteinraum an der Schweizer Ostkante. Umfeldlerisch sind die österreichisch bewachhäuselten Gebiete, die zwischen all den schweizerischen und italienischen Wort- und Felsklumpen herumliegen. Aber die Hälfte der Häuser in der Gegend steht bereits leer. Die Mauern faulen, die Dächer lassen sich gehen. Zeit, Atmosphären, Spätherbst, Nebel, Dauerregen, Moos, Moor, Morast. Draußen und in den Menschen drinnen. Mit dem scharfen Aug bis ins Moos sehen. Durchs schwache Aug ins Moor gehen. Hey du, Muttertant, warum schreibt man Moos und Moor mit 2 O? Was? Hey, warum schreibt man Moos und Moor mit 2 O? Immer diese Fragerei. Die schreibt man mit Doppel-O, weil das Moos und das Moor über ein paar Hausecken verwandt sind. Hey, wie kann man über Hausecken verwandt sein? Sag, Muttertant, hey, sind Moos und Moor dann wie Bruder und Schwester? Sind die wie Vater und Tochter? Hey, Muttertant, sag, wie sind die verwandt? Hey, Herrschaft, Rauschkind, du weißt doch, dass ich das nicht genau weiß. Mei, verschmierst mir wieder das Fenster mit deinen Wurstfingern. Au! Der Regen wird endlich schwächer. 6 Tage, wie aus Kübeln. Na, komm, auf die Beinwiese zum Papa. Hol 2 24-Stunden-Brenner aus dem 6er-Tragel-Grabkerzen. Ja, Rauschkind, mach! Hey, ich will nicht mit auf die Beinwiese zu deinem hienigen Papa. Mitgehst du deinem Opa. Schauen, ob uns die Erika am Grab noch nicht abgesoffen sind. Ob sie noch da ist, die akkurat aufgeräumte, appetitlich auftragene Ruh. Na, zieh an, deinen Regenjanker. Na, die Gummistiefel zuerst. Hey, Mutter, dann, ich will nicht mit zu der Beinwiesenleiche. Verwest bis ins Grundwasser. Immer das Gleiche. Tu jetzt weiter, sonst setz deine Tachtel. Hey, zieh nicht so fest. Ausreißerin. Hey, geh nicht so schnell. Hey, Mutter, dann, hey. Du sag, warum wohnt in dem Haus da unten niemand mehr drinnen? Das hast mich 100-mal schon gefragt. Die aus dem Haus da unten sind alle hinnig und auf die Beinwiese gezogen. Hey, wohnen wir dann später auch auf der Beinwiese? Ja, ich schon. Du wirst außerhalb von der Begrenzungsmauer eingelocht, weil du ein Rauschkind bist. Noch dazu so ein lediges. Hey, selber ledig, hey. Wegen dir hat mich keiner wollen. Du aber bist ledig geboren, weil sich deine Mutter nicht zurückhalten konnte. Mannstoll war die. Ist sie vermutlich noch immer drüben im Eidischen. Das mannstolle Schwesterviech. Hey, ich will auch einmal mannstoll werden. So wie meine richtige Mutter. Dann fehlt zu meinem Frühstücksglück nur noch 30 Decker Sumpf, Dotter, Butter. Behalt diesen elendigen Schmarrn für dich, du uralter Saufratz. Hey, Muttertant, sag, warum ist das in dem Haus da in der Kurve immer nur so dunkel? Sind die auch auf die Beinwiese gezogen? Na, die leben noch. Leider. Und obendrein alle. Ganz weggezogen sind die. Hey, warum? Ganz weggezogen? Warum denn? Ja, wegen der Arbeit, wegen der Einkauferei, wegen der Pflege, wegen der besseren Anbindung, dem Nahverkehr. Hey, ich will gefälligst auch so einen Nahverkehr haben. Manns! Tollen Nahverkehr mit knackigen Knaben. Halt endlich dein dreckiges Kopfloch. Verflucht, ich hätte doch den Schirm mitnehmen sollen. Na komm, unterstehen beim Umfeldlerhof. Anklopfen, Muttertant. Hey, anklopfen. Ja, da kannst du lange anklopfen. Die letzten von denen sind schon seit Maria Himmelfahrt weg. Die oberen Umfeldler. Hm? Harte Leute. Eiszapfen. 5 Buben. Und mit dem einzigen Madel bin ich kocht in der Bank. Ja, damals gab es bei uns noch eine Schule. Hey, wo denn, sag? Wo? Da, schau, da. Da unten im Dorf. Das dritte, nein, das vierte Dach unterhalb von der Kirche. Das mit den violetten Dachziegeln. Ja, das war unsere Schule. Was hast du da gelernt? Muttertant. Weitergehen. Hey, wieso lernt man weitergehen? Na, du sollst weitergehen. Der Regen wird schwächer. Bei der unteren Umfeldnerin, da holen wir uns eine Wurstsemmel. Und wenn du nicht andauernd stehen bleibst, dann sind wir in 1,5 Stunden bei der Wurst. Hey, was denn für eine? Bergsteiger? Barisa? Pescada. Hey, Barisa will ich. Pescada. Barisa! Au! Und die Barisa da, bitte. Das ist vielleicht eine Einkaufsliste. 4 Dosen Taurinsaftel, 2 Paar Kaminwurzen, 5 leere Semmeln, 1 Backtel Batterien, 1 Sackel Eiszapfen und... Dein letztes Backel Barisa. Oft geht's schnell, Cordula. Das macht 8 plus 4 plus 2, 40 plus 2, 90, 17, 30 minus 50% ist... Jetzt habe ich die Batterien vergessen. Und die Barisa? Gib mir einfach einen 10er, passt schon. Ah, brauchst du noch ein Schuppenshampoo? Die letzten 2 Flaschen. Ich habe keine Schuppen. Du hast dermaßen schöne Haare. Selten, dass ein Mann hat ein so schönes Haar. Aber das liegt bei euch in der Art. Ihr Montanelli habt alle diese unfassbaren Locken. Wer hat, der kann und kampelt. Wollt das Mädel auch immer locken. Was habe ich gekriegt? Besenreiser. Deswegen habe ich nie kurze Kittel angehabt. Dabei hast du gute Haxen. Von der Form her. Und für dein Alter. Das liegt bei uns in der Art. Krampfadern, Besenreiser und Villabaunerin. Mitsamt ihren Beiwa... Sprich aus dich. Ich weiß schon, dass ihr Beiwagerl sagt zu meinem Rauschkind. Hey, Beiwagerl? Ich? Psst. Entschuldige bitte. Ist mir herausgerutscht. Also, dass ihr bei so einem Sauwetter den weiten Weg ins Dorf herunterkommt. Ihr seid ja platschnass. Wo wollt ihr denn hin? Seht nicht aus Zucker. Der Papa wartet. Eine Semmel mit Pescada, bitteschön. Hey, Parisa! Psst! Pescada! In der Mitte auseinanderschneiden, wie alle, weil wir teilen. Du, tut mir leid, ich hab nur noch Krakauer. Alle anderen Sorten sind aus. Heute ist mein letzter offener Tag. Ja, dann halt Krakauer mit Gurke. Gurken sind auch aus. Einen Senf kann ich dir reintun. Bäh, Senf. Bäh, psst! Ja, dann die ledige Krakauer. Hey, ledig, der ledige Saufratz bin ich. Wenn du nicht sofort still bist, dann tuscht es. Cordula, gib mir so einen Sackel Eiszapfenzuckerln zum Kopflochstopfen vom... Beiwagerl, ich? Entschuldige, der Melvin Charmain hat das letzte Sackel gekauft. Melvin Charmain. Hey, bist du der Melvin Charmain? Kannst du ruhig Charmain zu mir sagen. Ich schenke sie dir, die Eiszapfen. Wie sagt man? Hey, danke. So, danke, hey, du. Schon gut, ja, lass sie dir schmecken. Da, die Krakauer-Semmel, das macht... Brauchst du noch ein Schuppenshampoo? Restware, alles minus 50%. Schuppenshampoo? Ich? Na sicher nicht. Hast die Semmel eh in der Mitte geteilt. Und was bekommst? 2,40 minus 50%. Du Labaunerin, die Krakauer-Semmel, die geht heute aufs Haus. Zum Abschied. Hey, wie sagt man? Wie sagt man? Danke. Und? Verkaufst du das Haus? Für die Häuser in unserer Gegend gibt's keine Käufer. Ich räume es aus und schau weiter. Mach es davor aber winterfest. Ich helf dir schon, Cordula. Wo ziehst dann hin? Hinunter. Hinaus. In die äußere Au. Au? Weh. So weit weg. Was soll ich da leicht noch tun? Bei der Autobahnauffahrt in der Au haben sie zwei Blöcke hingestellt. Im kleineren habe ich etwas bekommen. 42 Quadratmeter plus Kellerabteil. Zuerst hat er ja oben im Eck das Gasthaus zugesperrt. Gleich drauf die Post. Dann hat die Tankstelle aufgehört. Letzten Monat ist der Bankomat weggekommen. Und jetzt du? Du. Und wo arbeitest du dann? Ich fange im Ausland an. Beim Discounter. Au, Center. Discounter. Hey, alles mit Au. Aus. Dann alles Gute, Cordula. Und dir, Charmaine. Der Montanelli, Charmaine. Ein Montanelli? Warum kenne ich dich nicht? Kannst dich nicht an ihn erinnern. Aber mei, die jungen Leute verändern sich halt auch schnell. Und er war jetzt ja so lange weg, hat drüben im Anischen gelernt und gearbeitet. Jetzt haben wir ihn wieder, den Melvin Charmaine. Als was haben wir ihn wieder? Als was, hey? Als was? Gemeindearbeiter. Endlich wieder ein Gemeindearbeiter. Ach, nur bis April. Eine Gemeinde, die gerade beim Aussterben ist, stellt sich so ein blutjunges Bürschel als Papieraufklauber ein. Melvin Charmaine. Melvin Charmaine. Bist blutjung, heißblütig und blutzuckerschön. Psst. Einen zweiten Totengräber könnten wir eher gebrauchen. Danke für die Eiszapfen, Montanelli. Bist du narrisch? Das sind zwei solche Scheiter. Wie alt ist denn die Tochter inzwischen? Was hat die genau? Sie, Tochter. Bah. Wie alt wird das Beiwagerl sein? Ein paar Jahre älter als ich? 44, 45 vielleicht? Früher haben die Leute das Kindskopfschizophrenie geheißen, später Autismus, wie man heute dazu sagt, ich weiß es nicht. Was ist mit der richtigen Mutter? Die Schwester von der Labaunerin ist drüben im Eibischen. War erst 16, als sie das Beiwagerl auf die Welt gebracht und daheim zurückgelassen hat. Einmal war der Schnellbus pünktlich und zack, weg war sie aus dem Eck. Weiß ich vom Onkel Hubert. Und die Labaunerin selber? Wie alt ist die? Meine Mama ist mit ihr in die Schule gegangen. Die Mama wäre heuer 68 geworden. Da muss die Labanerin auch so etwas sein um den Dreh. Ja, die sind schon ein eigenes Ball. Beide die gleichen Kittel, beide die gleiche Frisur. Die machen sich die Haare ganz sicher selber. Kann halt nicht ein jeder Mensch so schöne Locken haben wie du, Melvin, Charmaine. Hey, willst du leicht angreifen? Willst mich leicht angreifen? Parisa, weißt du? Und ich hätte auch noch Restware. Lustig mach Körndl. Du weiter. Ja, geh jetzt. Melvin Charmaine. Melvin Charmaine zum Bockhüpfen-Schimmel. Hör auf mit deinem Bürschel und mit deinen grausigen Sprüchen. Schreib einen Kalender, dort hinein gehört so ein Dreck. Mei, Mutter, Tante, ich möchte auch so einen Melvin Charmaine. Hey, mitsamt seiner Haut, seinem Haar und seinem Stimmorgan. Was du alles möchtest, sei nicht so mannstoll. Das Bürschel ist 20 Jahre jünger als du. Und zurechnungsfähig. Hey, Melvin, Charmaine Montanelli, brauch dich in der Hauseinfahrt, Schnelli. Wenn du noch einmal diesen anpatzten Namen gebrauchst, dann stopf ich dir das Kopfloch mit meinem Sacktuch. Wegen dem seiner elendigen Brut hat der Papa sein Geburtshaus samt Hollerstaude, seine Papiere samt Passfoto und sogar seinen Ehrenplatz am Stammtisch im Arnischen aufgeben müssen. Vertrieben haben sie ihn, den Papa. All die mit Monta, Monte, Monti am Anfang, am End und in der Mitte. Diese ganzen Montesela, die haben den Papa das Arnische unter den Haxen weggezogen, wie einen champonierten Persianer. Ja, uns haben sie das Arnische gestohlen. Die Montanelli, die Montani, die Montanari, die Montini. Die Montanini, die Monticelli. Hey, reg dich nicht so auf, Mutter Tante. Die Montone, die Montagnoli, die Montefiori. Hey, wieso regst du dich so auf? Die Monterisi, die Montefusco, die Montecastello, die Montesucco und die komplette ausfressene Monteverdi-Bagage. Hey, du kannst es ja regnen machen, Mutter Tante. Hey, regnen machen kannst du es. Die Montedoro, die Montalbano, die Montevecchi, die Montalbetti. Bleh. Monte Santo, weg! Aus, Mutter Tante, wir saufen ab! Monte Cuculi! Hey, wir saufen euch ab! Monte Casino! Aus! Tramontana! Aus! Mutter Tante, aus! Ja, komm! Unterstehen! Bei der Totenkapelle! Ja, verschickt. Verschickt habe ich ihn. Der wieder unlässig. Übergriffig. Geh, habe ich gesagt. Geh, bitte, Melvin Charmaine, mitsamt deinen Batterien, Parisern und Körndeln. Bin für das viel zu alt, bin für dich viel zu alt. Ja, habe ich gesagt. Bei der Totenkapelle drüben läuft eines der Fallrohre über. Boots aus es, sonst zerreißt es uns noch. Habe ich gesagt. Ich glaub schon, dass der mehr möchte von mir. Aber der will ja mehr von einer jeden. Und fast eine jede will mehr von ihm. Bart, ich muss das Handy anders nehmen, sonst... Bart, du ja... Ja, wegen der Chick. Im Klo. Die Gefäße, Gefäße. Weiß eh. Wegen den paar Zügen werden die Besenreise auch nicht blauer. Ich weiß es ja eh. Was? Na, kaum Kundschaft, bei dem Wetter. Aber die Labanerin war da, mitsamt ihrem Beibagel. Den ganzen Weg vom Hochschrofen herunter. Was? Na, Krakauer. Den Tau, was ich mit dem ganzen Rest machen soll. Brauchst du einen Schuppen, Chapeau? Wieso haben die Leute heutzutage kaum noch Schuppen? Früher ist es gegangen wie die Wurstsemmel. Hm? Ich? Tät schon bleiben wollen, wenn ich noch ein Geschäft machen würde. Wenn das Haus nicht so abgewirtschaftet wäre, wenn ich da im Eck für mich noch ein Eck finde. Einen Weg sehen. Du Kundschaft, muss auflegen, ruf dich später zurück. Da, schau, das Grab von den Äußereklern. 1, 2, 3, 4. Oh, peinlich. 4, Erika. 4. Oh. Wer in drei Teufelsnamen setzt eine gerade Anzahl, Erika, ein? 5, 7 oder 9 hat man zu setzen gefälligst. Eine Zahl ungerade. Okay, 5, 7, 9. Und da, die Tiefgrubischen. Oh, da brennt seit 3 Monaten keine einzige Kerze. Seit 3 Monaten! Weder ein 24-Stunden-Brenner, noch ein kleines Öllicht, nicht einmal so ein elektrisches Lichtel, spendiert von den ganz Faulen und Ehrlosen. Na, na, na. Und die Umfeldler, ja, typisch, die Protzer. Ja, schau dir das Angericht einmal nur an. 1, 2, 3 solche verzogenen, schwermütigen Gipsengelsköpfe. Und dazu 2 Pressholzherzen. Ja, ist heute Sperrmüll. Verflucht, Rauschkind. Lass das. So etwas Grausiges gehört sich nicht auf der Beinwiese. Hey, aus! Die Beinwiesenleichen hören nichts mehr. Aber wer anderer könnte dich hören? Die narische Sonnenbergische, die geht bei einem jeden Wetter auf die Beinwiese. Die korrigiert mit ihrem inneren Filzstift pausenlos Paten und horcht beim harmlosesten Grabsteinratscher mit. Nee, so wie du. Aus! Da, endlich unser Grab. Meint der Papa. Wie geht's heute, armer Papa? Muss hier in umfeldlerischer Erd herumfaulen. Und die Seinigen dürfen sich drüben in arnischer Erd im Todsein üben. Und unter dem Papa drinnen, die verweste Frau Mutter. Na, gute Nacht. Sprachinsulanerin. Nicht eidisch, nicht anisch, nicht umfelterisch. Diese Beiköchin. Schön. Schön war sie nie. Ja. Wer hat denn da so frech ein billiges Opferlicht auf unseren Randstein hinter die Grabtafel hingestellt? Hey, wer war das? Wer war das? So ein schäbiges Licht kommt mir nicht auf den Randstein. Da, Rauschkind, nimm's, schmeiß es dort in den Müllkübel. Ja, geh! Unmöglich. Die Leute stellen dir ungefragt Opferlichter auf den eigentümlichen Randstein. Dabei habe ich das Grab immer so akkurat aufgeputzt. Ein frischer 24-Stunden-Brenner links, der andere rechts, 9 Erika und dazwischen alles sauber mit Moos abgedeckt. Und in der Mitte das Herzstück. Melvin Charmaine! Melvin Charmaine! Was tust du denn da? Das Rohr von der Totenkapelle ausputzen. Sonst reißt es uns noch. Bräucht halt ein besseres Werkzeug. Rauschkind, her da! Hey, warum reißt so ein Rohr? Vom Druck. Rauschkind, bei Fuß, hab ich gesagt. Schöne Gummistiefel hast du da. Und gute Haxen, so von der Form her. Und für dein Alter? Hey, Montanelli, lass mir das Rauschkind in Ruhe. Putz lieber dein Rohr aus und schau, dass du gestohlenes Land gewinnst. Spiel dich nicht auf. Weg von dem Montanelli. Hey, ich will nicht. Lass mich. Lass mich beim Melvin Charmaine. Aus. Au, au, au. Aua. Ja, Herrschaft. Was sind denn das für damische Leute, die die Gießkantel mitten auf der Beinwiese herumstehen lassen? Und sie nicht dorthin zurückstellen können, wo sie auch hingehört. Begossenen Tag noch, ihr 2 Kandeln. Nimm die Gießkandel, Rauschkind. Die gehört zum Brunnen. Ja, nimm sie schon mit, Tragesel. Mama, Melvin Charmaine, muss fort von dir gehen. Wenn du noch einmal den dreckigen Namen von diesem Rohrausputzer da sagst, einmal noch, dann au, und da! Thank you. Wo ist nur das Werkzeug? Werkzeug, wo bist? Parten. Strebsam war dein Leben, ehrlich stets dein Tun. Tja. Die Mutter war's. Was braucht's mehr der Worte? Ja, Mai, vielen Dank auch. Sterben heißt heimgehen. Na gut, auf Wiedersehen. Wenn ihr mich sucht, sucht mich in eurem Herzen. Na sicher nicht. Seine Jugendblüte war ein Frost aus Sorgen. Sein Freudenfest war eine Schüssel Schmerz. Hilfe! Hilfe! Labaunerin, was? Greif du mich nicht an. Das ganze Blut. Nimm deine dreckigen Hände von mir weg. Montanelli. Dein Auge, dein Mund, deine Zähne. Nicht angreifen. Ein Sacktuch, nimm es, bitte. Was ist denn? Ein Saufich ist sie. Ein bösartiges. Kannst aufstehen. Wart, ich ruf bei der Rettung an. Ich brauch keine Rettung. Von dir nicht, Montanelli. Komm, komm zur Cordula in den Laden. Stütz auf dich bei mir. Na, mach schon. Verflucht, mach! Aua! Wo ist es hin? Das Rauschkind! Hey, selber Rauschkind! Eine Strähne krupft das Haar für jedes Hübelfinstrüder. Au! Hey, selber Beiwagerl! Aua! Zwei Hände voll auskrupfter Haare für das, was kommt noch bis zum Bahn. Au! Au! Saufig! Dragesel! Ertragesel! Ich! Au! Hey, ich! Willen? Mir bei lebendigem Leib die Orangenhaut schälen? Hey, Muttertant, wirst du mich weiter schinden, solange bis mein Stelltod in der Beinwies verschwinden? Hey, wie das Moos riecht. Hey, wie es nach Moor riecht. Hey, wie das riecht. Hauseckenverwandt nach sich selber. Hey, das riecht ja wie der Melvin Charmaine. Melvin Charmaine. Melvin Charmaine. Mir gehören sollst du. Mir gehören wirst du. Samt Geruch und samt Stimme darfst nie wieder gehen. Hey, mich mit dem Melvin Charmaine von der Bett bis in die Beinkiste drehen. Noch eine Strähne gekrupftes Haar für jedes weitere Elendsjahr. Aua! Die Hände voll ausgerupfter Haare für das, was kommt noch bis zur Bahre. Ich hol das Verbandszeug. Ich rufe an bei der Rettung. Montanelli, du sagst diesen Rettern, dass ich am Friedhof hingefallen bin. Dass ich ganz blöd mit dem Kopf auf unserem Randstein aufgekommen bin. Hast mich? Aber... Nix aber. Wenn diese Allzweckretter da mitbekommen, dass mir das Rauschkind wieder ausgezuckt ist... Wieder? Hat sie das... Tut sie das öfter? Mit einem Montanelli bespreche ich das nicht. Wo ist das Beiwagen, dein Rauschkind denn hin? Ganz sicher hinauf Richtung Hochmoos, hinauf zu ihrem Hochmoor. Da, wo der Steig zum hinteren Pass hinauf geht. Oh. Tut mir leid, ich muss das desinfizieren. Womit hat sie dich denn da nur erwischt? Mit der Friedhofsgießkandel. 14 Liter Stahl und Verzink. Ruf endlich die Rettung an, Melvin Charmaine. Und dann schaust du, dass du das Rauschkind findest. Da oben ums Moor herum, da ist es knöchelbrecherisch steil. Ich kenne den Steil, Cordula, auswendig. Der Boden gibt nach bei fast jedem Schritt. Und die Erde ist von dem Dauerring komplett aufgeweicht. Wenn die uns da oben umknackst, wenn die uns abrutscht. Ach, das Rauschkind ist mir entglitten schon lang. Ja, servus, Severin. Du, wir haben einen Unfall, eine hingefallene Frau am Friedhof und dazu noch eine mit einem Hau, die uns abgehauen ist. Ja, bei uns oben im Eck. Gleich habe ich es sauber. Schau, etwas zu trinken. Mit dem Strohhalm wird es gehen. Trink einen Schluck. Du, Labaunerin. Sag Erika. So wie die Beinwiesenstaude heiße ich. Erika, hat das Rauschkind solche Ausraster öfter? Einmal, als sie in die Pubertät gekommen ist, da ist sie mir mit dem Holzhackel bis weit ins Moos hinein nachgerannt. Und einmal, das ist aber auch schon über 10 Jahre her, da hat sie sich und mir büschelweiß Haare ausgerissen. Das war an dem Tag, an dem meine mannstolle Schwester aus dem Eidischen angerollt ist. Ihren früh schon verdorrenden Balg wollte die einmal nur sehen, mal besuchen. Und was hat das Eidische Saufig dabei gehabt? 2 Tafeln Schokolade, 1 Packel von diesen Eiszapfen und 1 Kuvert mit 300. Es redet nicht so viel. Das fängt alles wieder an zu bluten. Das letzte Aufbegehren ist das. In den Wechsel kommt sie, alles schon ganz unregelmäßig bei ihr. Mein Rauschkind kommt in den Wechsel. Erika, pssst. Red nicht, du blutest so stark. Nimm ein frisches Sacktuch. Ich weiß noch genau, wie die Mama damals in den Wechsel gekommen ist. Da hat es bei uns ja noch keine Umfahrungsstraße gegeben und der ganze Verkehr musste mitten durchs Dorf. Direkt vorbei an der Kirche, der Schule, beim Kriegerdenkmal und bei unserem Geschäft. Weißt du es noch, Erika? Hm? Jeden einzelnen Tag 50, 60 Krakauersemmeln haben die Mama und ich verkauft. Fasselweise Taurinsafteln, Tragtaschenweise Zuckern, Schokolade, Ansichtskarten und Schuppenshampoo. Ja, was hat euer vormaliges Sortiment mit dem Wechsel deiner Mutter zu tun? Ja, gleich, Erika. Also, die Mama hat während des Wechsels wirklich extreme Schweißausbrüche gehabt. Manchmal hat sie sich kaum im Laden zu bedienen getraut. Flatschnass war sie von oben bis unten, als wäre sie ins ärgste Wetter gekommen. Cordula. Auch ihre Haxen, die von Haus aus ja schlank gewesen sind, voll von Wasser. Cordula. Da hab dann ich angefangen, im Laden zu bedienen. Cordula. Bedienen müssen. Sie wollte in ihrer Wasserigkeit nicht mehr vor und nicht mehr unter die Leute. Irgendwie ist die Mama durch den Wechsel wie von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß sie nur noch im Büro oder im Lager. Eine Restlacke Mensch, Bestelllisten schreibend. Und als dann die Umfahrungsstraße gebaut wurde... Cordula! Themenwechsel. Ich möchte mich bitte schon ein bisschen abwaschen. Warte, ich zeig dir das Bad. Du schaust vielleicht aus, Erika. Ich schau vielleicht aus. Verdrückt und zerdrückt. Wie ein eingefrorenes Schöpsernes. Eines, das 10 Jahre mit Gefrierbrand in der Kühltruhe angehuckt, festgepickt ist. Erika, alles in Ordnung? Sich auftauen lassen. Gefrierbrand. Sich weich werden lassen. Gefrierbrand. Sich gehen lassen und zu sich kommen. Zu sich bis zum Mir, bis zum Ich kommen, in dem ich mich gehen lass. Ganz von mir weg. Erika? Du schaust vielleicht aus. Ich schau nach mir aus, wie ein Gefrierbrand. Ein Teller voll Schöpsernem, eine Schüssel voll Schmerz. Und dazu auch noch Schuppen Mein ganzer Haarboden voll von Schuppen. Cordula! Ja, Erika? Ich glaube, ich bräuchte doch so ein Flaschelschuppenshampoo. Rauschkind! Beiwagerl! Verflucht, ich weiß nicht einmal, wie die Ankaute mit Vornamen heißt. Hey, Beiwagerl! Severin? Du, ich hab da kaum Netz. Im Hochmoos, am Steig, zum hinteren Pass. Ja, ich pass auf. Was? Na, doch nicht wegen der Lieferung, spinnst. Die Ankaute, Abkaute suchen, damit die Cordula eine Ruhe gibt, weißt du? Was die für ein krampfadriger Spürhund ist. Fragen, wühlen, graben. Was? Ja, sie wollte. Ich aber nicht. Weißt du, wie? Also bei dem Wetter sind hier sicher keine in Zivil unterwegs. Und wenn? Ich bin der neue Gemeindearbeiter. Ich schau nur, ob uns die Quellenhäuser nicht übergehen. Was, Severin? Du, Severin, das Netz ist ganz schlecht. Ich ruf dich später zurück. Hey! Beiwagerl! Beiwagerl! Verfluchtes Rauschkind. Hey! Hey! Melvin Charmel! Rauschkind? Wie schaust denn du aus? Das ganze Blut, dein Kopf? Was ist mit deinen Haaren passiert? Hey, ausgerissen! Mein Leben halte ich nicht in Händen, aber meine Haare enden. Komm her da. Bitte, komm her da, zu mir. Hey, habe ich die Muttertant eh genug hingemacht? Hey, kann sie jetzt endlich auf die Beinwiese ziehen? Sie ist nicht hin, nur verletzt. Die Rettung ist schon auf dem Weg. Hey, schade, dass sie wieder nicht umziehen kann. Rauschkind, wart. Ich probiere zu dir hinüberzukommen. Melvin Charmaine, bist blutjung, heißblütig und blutzuckerschön. Nicht weglaufen. Bleib stehen, bitte! Hey, was krieg ich für stehen bleiben? Was du willst! Eine Krakauersemmel! Hey, Marisa, will ich! Bleibst du jetzt stehen? Ich komm nicht über den Bach! Melvin Charmaine, dein Stimmorgan ist ohrmuschelschön. Ich versteh dich kaum! Was hast du gesagt? Deine Stimme ist zum Moos aufwecken, zum Bach runtergehen, zum ins Moor hinein. Sinken schön. Hey, lass sie mich kosten. Hey, deine Stimme kosten will ich. Was redest du für ein narrisches Zeug? Bleib stehen. Ins Moos gehen mit dir. Hey, einen Nahverkehr haben. Nahverkehr? Wir? Montanelli braucht dich in der Hauseinfahrt. Schnelli. Glaubst du, dass ich mit dir was anfangen will? Hey, warum rennst du mir danach? Damit die depperte Cordula eine Ruhe gibt. Ich pack es nicht. Glaubst du echt, dass ich dich angreifen tät? Eine saftige Dachtel kannst du haben, abstoßender Kopfkrüppel. Hey, Kopfkrüppel? Ich? Böse bist du, Melvin Charmaine. Hey, bitterbös wie die Muttertante. Halt endlich dein Kopfloch und komm her da zu mir. Saumagen, bitterböse bist du, Melvin Charmaine. Will dein Stimmorgan nie wieder hören. Will deine Locken nie wieder sehen. Bleib stehen. Ich schenk dir Eiszapfen. Hey, schenk sie dir selber. Mach dir selbst auf dich einen Reim. Verflucht. Im April bin ich weg aus dem Eck. Freiluftgrab, elendes. Danke. Ja, danke. Alles zu. Die Umfahrungsstraße ist vermurrt. Die Rettung kommt nicht durch. Sie schauen, ob man über die alte Straße zufahren kann, sonst schicken sie den Hubschrauber, wenn halt der Regen weniger wird. Hast du starke Schmerzen, Erika? Nein. Sicher nicht. Doch. Schon. Hab noch die Schmerztabletten von der Mama im Büro. Die hole ich dir. Woran ist deine Mutter eigentlich gestorben, Cordula? Ein Schlagel. Dabei hat sie nie geraucht, nie eine Krakauer gegessen und sich ihre Krampfadern immer gut eingeschmiert. Nur Kopfweh gehabt. Das hat sie oft. Mei, die Mama. Ich telefoniere ja. Ja? Nix. Hoffentlich sind die Pulver noch nicht abgelaufen. Warte da. April bis April halten sie noch. So, Erika, vorsichtig. Die Tablette auf der Seite nehmen, wo der Mundwinkel nicht so arg eingerissen ist. Ah. Oh. Tapfer, gleich hast du es. Wolltest du vorhin etwas sagen? Wo bleibt nur der Melvin Charmaine? Hoffentlich hat er sie gefunden. Mein rauschiges Unkraut vergeht so leicht nicht. Aber was wolltest du sagen wegen dem Telefon? Ah, ist das peinlich? Merkst du es ja eh. Ja, was ist dir peinlich, Cordula? Die Mama ist schon 10 Monate unter der Erde. Aber ich telefoniere noch immer mit ihr. Also nicht wirklich, also schon wirklich. Ich nehme mein Handy und tue so, als würde sie noch leben. Ich rufe sie jeden Tag an, stell mir vor, wie sie mich schimpft, wegen der Buchlerei, wegen dem immer noch anschreiben lassen, wegen dem nicht nachgefärbten Haaransatz, wegen... Ah. Wir da im Eck haben in erster Linie die Toten zum Reden. Die anderen sind fort und dahin. So wie du es bald bist. Ich komme sicher öfter her. Muss ja aufs Grab schauen. Apropos, 6, Erika... Dazwischen nichts als die nackerte Erd, dafür gleich 3 solche schillernden Gipsengelsköpfe. Cordula, das macht kein gutes Bild. Ungerade Zahlen, Moos zwischen den Erika, frei von Gips und Pressholz. So gehört sich das, so, au, au. Red nicht so viel über die Erika, Erika. Sag, was hast du eigentlich mit diesem Montanelli-Bürschel am Hut? Der stammt ab von ehrlosen Leuten, die dir den Papa aus dem Arnischen wegtrieben haben. Außerdem, zu jung ist er für dich. Lass stecken, Erika. Der Melvin Charmaine tut mir halt leid. Leid? Der einem leid tun? Du, das sind schwere Verhältnisse, aus denen er kommt. Die aus den Ebenen ins Arnische umgetopften Montanelli, die waren bei uns da in den Umfeldlerschrof nichts als ins dreckige Sauwetter Ausgesperrte. Eingesperrt ins Ausgesperrte. Ins Ausgesperrte eingesperrt. Völlig zu Recht. Ja, nix da zu Recht. Unrecht ist das. Dem seine Leute waren ihr Lebtag lang die reinsten Randstandler. Und der Melvin Charmaine ist durch dieses weitergeschmissene, dauernd im Eck sein, im Eck da ins Halbseidene hineingerutscht. Ins Halbseidene? Er war nicht drüben im Arnischen Lernen und Arbeiten. Gesessen ist er im Häfen. Im Häfen? Ha, der Saubürschel. Wegen was? Besitz und Verkauf von Betäubungsmitteln. Im größeren Stil. Weitergepulver und so lustig macht Körndeln, die hat er über den vorderen Pass aus dem Arnischen heraus zu uns ins Umfeldlerische herübergeschmuggelt und bis weit ins Eidische hinein weiterverkauft. Montanelli. Ein Montesala, typisch. Ja, unsere Jungen und die Jungen im Eidischen sind um kein Körndl besser. Jedes Eck hat ein Eck. Und man spürt, dass sich der Melvin Charmaine ändern will. Er hat sich schon geändert. Arbeitet fleißig bei der Gemeinde. Bis April, dann geht er auch ins Eidische. Fort aus dem Eck. Du musst dringend aufhören, das Gute in so dahergelaufenen Menschen zu mutmaßen. Montanelli bleibt Montanelli. Hör auf mit den uralten Geschichten. Du machst dir dein Leben bleischwer mit dem Wiederkäuen von deinem hienigen Papa seinem Leben. Der Onkel Hubert hat mir alles erzählt, wie sich dein Vater gegen das Bleiben im Arnischen entschieden hat. Führer oder Diktator, Schnauzel oder Glatzel, Mortadella oder Krakauer, eh wissen. Dass dein Papa mit nichts und wieder nichts da im Eck aufgeschlagen ist. Dass er bei uns da deine Mama kennengelernt hat. Die Sprachinsulanerin. Nicht eidisch, nicht arnisch, nicht umfeldlerisch. Beiköchin. Schön, schön war sie nie. Dass ihr 5 oder 6 Mal umziehen musstet? 5 Mal. Weil es euch wirtschaftlich nicht so gut gegangen ist. Sag's ruhig, Cordula. Arm waren. Ja, arm sind wir. Arm. Entschuldige bitte, Erika, entschuldige. 5 Ausnahmen und 5 Zeitzonen habe ich gehabt in meinem Leben. Waschhäuslerin, 20 Gehminuten zum Dorf. Schalgasslerin, 35 Gehminuten zum Dorf. Hochwinklerin, 1 Gehstunde zum Dorf. Windeckerin, 1,5 Gehstunden zum Dorf. Labaunerin, 2 Gehstunden zum Dorf. Wenn du das mit deinem Finger auf der Landkarte nachfahren würdest, dann wäre es der steilstmögliche Weg vom Dorf hinauf auf den Berg. Je ärmer wir wurden, desto höher hinauf mussten wir. Auf die hochgelegenen Gehöfte wollte ja schon vor 40 Jahren keiner mehr hin. Uns ist das, wirtschaftlich gesehen, freilich entgegengekommen. Pacht, so gut wie nichts. Mehr konnten und können wir uns auch nicht leisten. Je höher der Aufstieg, desto steiler der Abstieg. Erika, sag nichts mehr. Der Mund fängt wieder an zu bluten. Warum spüre ich das nicht? Die Schmerzmittel von der Mama, die wirken. Hab sie oben im Hochmoos gesehen, aber nicht erwischt. Bin ich erschrocken. Ausgerissene Haare hat sie und ein ganz blutiges Gesicht. So einen Blick gesehen noch nie. Im Bad sind die Handtücher, Melvin Charmaine. Ich ruf gleich noch einmal an bei der Gendarmerie. Schreibst du den ganzen Tag Nachrichten? Was geht? Na, echt keinen Empfang gehabt. Eine saublöde Geschichte. Nichts Wichtiges. Warte, ich muss das Handy anders nehmen, sonst... Warte, du... Ja, wegen der Chick. Eh im Lager. Heute brauche ich noch eine. Mama, ich sag's dir, die reinste Mure. Ein Morast... Am Freitag kommt die Lieferung. Über den Zachensteig am hinteren Pass. Am Samstag fahren wir dann mit dem Gemeindetransporter hinüber ins Altische. Wenn wir den Kübel nehmen, winken uns die Grenzer eher durch. Ja, die Körndeln im A. Immer fest zusammendrücken. Ja, darfst eh. Nur ohne Pariser. Ab April wird es besser. Mit dem neuen Körndl-Zulieferer, mit der neuen Route im Heidischen und mit uns. Die Montanelli, die Montanini, die Montanari. Bald sind wir weg. Aus dem elenden Eck. Severin. Na, Mama, ich überlege es mir nicht anders. Ich sehe da keinen Weg mehr für mich. Eingesperrt im Ausgesperrten. Wir alle zusammen. Egal woher, egal ob und wie ankaut, egal ob über Hausecken verwandt oder nicht, egal ob restlebendig oder schon hin. Du, Kundschaft muss auflegen, ruf dich später zurück. Die Montini, die Monticelli, die Montagnoli. Melvin Charmaine. Melvin Charmaine, bist blutjung, heißblütig und blutzuckerschön. Monteresi, Monteverdi, Montecastello. Da bist du, Erika. Hab ich mich geschreckt. Montesanto, Montecassino, Ramontana. Erika, du kannst es ja regnen aufhören lassen. Regnen aufhören lassen kannst du es. Wir sind Moosen. Durch schwache Augen ins Morgen. Was wird jetzt? Was geschieht? Die fliegen mit dir ins Spital, Erika. Und der Bezirk schickt sicher Leute zum Suchen. Die finden dein Rauschkind, die finden es wieder. Wie es heut stark nach Moos riecht. Magst du den Schmerz kosten? Hey, eine Schüssel Schmerz habe ich gekostet. Hey, wie schmeckt dir der Schmerz? Nach dem Melvin Charmaine, nach der Muttertante, nach der Cordula, nach mir schmeckt er. Hey, ja, nach mir. Hey, Bin das ich? Bin das da ich? Hey, das Moor, das schaut aus wie ich. Hey, aufwachen! Aufweichen! Du da, hey! Erdpüree! Du da, hey! Ich! Nicht mehr zurück! Hey! Geh nicht mehr zurück! Ich geh jetzt in mich! Komm zu mir, indem ich in mich hineingehe. In mir finden's mich nie. Hey, nie wird mich wer finden. Nie kann mich wer finden. In mir. Tiefer und tiefer gehe ich in mich. Beinwiesen-Quartett, Hörspiel von Martin Plattner. Das Ensemble: Muttertant Martina Spitzer, Rauschkind Gerti Drassel, Nahversorgerin Lisa Hörtnagel, Fescher Kampel Harald Windisch. Musik: Freio Köhle. Tontechnik und Schnitt: Jürgen Brunner. Regie: Martin Seiler. ORF Landesstudio Tirol 2024. Thank you. Informationen zu unseren Hörspielen finden Sie unter oe1orf.at/hörspiel mit OE geschrieben. Und wir informieren Sie monatlich über Künftiges in unseren Hörspiel- und Kunst zum Hören-Sendungen, wenn Sie die Ö1 Hörspielpost als Newsletter abonnieren. Hörspielredaktion von Österreich 1 dankt Philipp Scheiner für Ihre Aufmerksamkeit.